Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Delightfully loved ones, John says in 1 John chapter 4, verse 11. Ihr wunderbar Geliebten, sagt Johannes in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 11. If he loved us with such tremendous love, then loving one another should be our way of life. Wenn er uns auf so überwältigende Weise geliebt hat, dann sollte es unsere Lebensweise sein, einander zu lieben. It almost seems like John is saying the same thing over and over and over again. Es scheint fast so, als würde Johannes immer und immer wieder dasselbe sagen. And let me tell you something, it doesn't seem like this. He is saying the same thing over and over again. Das sieht nicht nur so aus, er sagt wirklich immer wieder dasselbe. And it's part of the Bible that was inspired by the Holy Spirit. Da es sich um einen Teil der Bibel handelt, der vom Heiligen Geist inspiriert wurde. Obviously, it's a truth that we need to continually contemplate. Ist es offensichtlich eine Wahrheit, über die wir fortwährend nachdenken müssen. It's very interesting. When the Passion says here, es ist sehr interessant, dass es hier in der Passion-Übersetzung heißt, if he loved us with such tremendous love, then loving one another should be our way of life. Wenn er uns mit solch einer gewaltigen Liebe geliebt hat, dann sollte es unsere Lebensweise sein, einander zu lieben. I like it that it says it should be our way of life. That means it's your lifestyle. Mir gefällt, dass es heißt, es sollte unsere Lebensweise sein. Das bedeutet, es sollte unser Lebensstil sein. I think it's a little sad that if we love when it's convenient. Ich finde es traurig, wenn wir nur dann lieben, wenn es uns passt. I think it's a little sad that when we only love that when it fits our daily routine. Ich finde es ein bisschen traurig, wenn wir nur dann lieben, wenn es in unseren Tagesablauf passt. Love must become, like we say in English, our second nature. Liebe muss, wie wir auf Deutsch sagen, in Fleisch und Blut übergehen, zu unserer zweiten Natur werden. For a true follower of Jesus who understood how deeply he's been loved by God. Für einen wahren Nachfolger Jesu, der versteht, wie sehr er von Gott geliebt wird. Not to love should be more difficult than to love. Sollte es schwieriger sein, nicht zu lieben, als zu lieben. And this is what John is telling us here. Genau das sagt uns Johannes hier. He said, because the way we've been loved, now our natural way of life, our lifestyle is to also love. Er sagt, dass wir aufgrund der Art und Weise, wie wir geliebt wurden, nun auch lieben sollen. Das ist unsere natürliche Lebensweise, unser Lebensstil. But you know what the original Greek actually says here in this verse? Weißt du, was im griechischen Originaltext in diesem Vers steht? It uses a word that means that we have a debt. Es wird ein Wort verwendet, das bedeutet, dass wir eine Schuld haben. Well, it also uses the word allelon, which of course I found more than 100 times in the New Testament. Es wird auch das Wort allelon verwendet, das ich mehr als 100 Mal im Neuen Testament gefunden habe. It's also in the active voice and in the present tense. Es ist auch in der aktiven Stimme und in der Gegenwartsform geschrieben. So what the Passion translates here as should be a way of life. Was also in der Passion-Übersetzung hier als sollte unsere Lebensweise sein übersetzt wird? The Greek says that because he's loved us so deeply, we now have a debt. Bedeutet im Griechischen, dass, weil er uns so sehr geliebt hat, wir nun eine Schuld haben. And the debt is to love one another. Und die Schuld besteht darin, einander zu lieben. It's interesting that Paul says something that is very, very similar to the Romans. Es ist interessant, dass Paulus den Römern etwas sehr, sehr Ähnliches schreibt. Paul said to the Romans that we should not owe anything to anyone except to love. Er schreibt den Römern, dass wir niemandem etwas schulden sollten, außer zu lieben. When I got married, Debbie and me decided that we will never make debt. Als ich Debbie heiratete, beschlossen wir, dass wir niemals Schulden machen würden. And that's something I'm very grateful for. It has saved me a lot of headache. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das hat mir viele Kopfschmerzen erspart. When I see how much headache a lot of my friends have because they've got debt, I'm very grateful I made this decision. Wenn ich sehe, wie viel Kopfschmerzen viele meiner Freunde wegen Schulden haben, bin ich sehr dankbar, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Although I've made the decision that I never want to have any debt, I live with a debt until the day I leave this earth. Obwohl ich beschlossen habe, niemals Schulden zu machen, lebe ich mit einer Schuld bis zu dem Tag, an dem ich diese Erde verlasse. I have the debt to love every brother and sister in the world. In fact, I have the debt to love my enemies too. Ich habe die Schuld, jeden Bruder und jede Schwester auf der Welt zu lieben. Tatsächlich habe ich sogar die Schuld, meine Feinde zu lieben. It's interesting that John uses the word debt. Es ist interessant, dass Johannes das Wort Schuld verwendet. But it's also interesting that the Passion translates it as a way of life. Aber es ist auch interessant, dass es in der Passion-Übersetzung mit Lebensweise übersetzt wird. I like to say it like this. Ich sage es gerne so. You owe it to God to love as a way of life. Du schuldest es Gott zu lieben als ein Lebensstil. And it's a debt that you can never pay off. Und es ist eine Schuld, die du nie abbezahlen kannst. Many mornings when I wake up, I just spend time enjoying the love of God for me. Wenn ich morgens aufwache, nehme ich mir oft Zeit, um die Liebe Gottes für mich zu genießen. And then I tell myself. Dann sage ich mir, I have a huge debt to pay today. Dass ich heute eine große Schuld zu begleichen habe. And I need to make sure that I keep paying that debt. Und ich muss dafür sorgen, dass ich diese Schuld weiter abbezahle. And the debt is that whoever crosses my path today, I owe them to love them. Die Schuld besteht darin, dass ich jedem, der mir heute über den Weg läuft, Liebe schulde. Have you ever thought that you are in debt as long as you live here on this earth? Hast du jemals daran gedacht, dass du dein Leben lang, solange du hier auf dieser Erde bist, in der Schuld stehst? You got the love of God for free. Die Liebe Gottes hast du umsonst bekommen. But I like to say it like this, and I understand it's a little philosophical the way I say this. Aber ich sage es gerne so, und mir ist klar, dass es ein wenig philosophisch ist, wie ich es sage. But it wasn't given to you, it was loaned to you. Die Liebe wurde dir nicht gegeben, sondern geliehen. Therefore you have to pay back every day. Deshalb musst du sie jeden Tag zurückzahlen. The rest of your life you have to pay your debt. Für den Rest deines Lebens musst du deine Schuld begleichen. I think it's beautiful that we don't have to love one another just because we are nice people. Ich finde es schön, dass wir einander nicht lieben müssen, nur weil wir nette Menschen sind. But John is telling us it's because we first have received. That's why we now owe also to give. Johannes sagt uns, dass es daran liegt, dass wir zuerst empfangen haben. Deshalb sind wir es nun auch schuldig zu geben. May you live the rest of your life on earth with the awareness that you are in debt up to your ears. Mögest du den Rest deines Lebens auf der Erde in dem Bewusstsein leben, dass du bis über beide Ohren verschuldet bist. Reinhard, when will I finally be able to pay off my debt? Reinhard, wann werde ich endlich meine Schulden begleichen können? When you're in heaven. Wenn du im Himmel bist. That's when you're debt free. Dann bist du schuldenfrei. As long as you live on earth, you are not going to be debt free. Solange du auf der Erde lebst, wirst du nicht schuldenfrei sein. You owe it to God to love one another. Du schuldest es Gott, deinen Nächsten zu lieben. Isn't it beautiful that we are allowed to pay back? Ist es nicht schön, dass wir sie zurückzahlen dürfen? Now remember. Vergiss nicht. He gave you the evidence. He loved you so perfectly. Er hat dir den Beweis gegeben. Er hat dich so vollkommen geliebt. Keep paying back your debt every day. Zahle deine Schuld jeden Tag weiter ab. See you tomorrow. Bis morgen.